Da fällt mir gleich einer rein. Die alte Bäuerin ist krank. Dann sagt die Tochter zur Mutter, geh, hat gesagt, Mutter, komm, gehen wir zum Doktor. Hat die Mutter gesagt, was? Mit dem Doktor, wenn du mir nicht gehst? Wie ich 20 war, habe ich mich halb ganz ausziehen müssen. Wie ich 40 war, habe ich bloß noch oben frei machen müssen. Und heute, wie ich hinkomme, brauche ich bloß noch Zunge raus. Da. Drei Rentner sitzen auf einer Bank, vis-à-vis eine Autoreparaturwerkstatt. Dann haben sie sich so unterhalten. Da hat er gesagt, das war halt schön, wenn man bei uns auch so die Ersatzteile auswechseln kann, als wir da drüben in der Reparaturwerkstatt von dem Auto. Und der andere hat gesagt, alle Ersatzteile brauche ich gar nicht. Ich brauche bloß noch mal einmal eine neue Stoßstange. Ist der Bub von der Schule heimgekommen und hat gesagt, Mama, wie schreibt man den Penis? Mit einem oder mit zwei N? Hat Mama gesagt, mit drei N. So ein Wort kann nicht lange genug sein. Nach der Beichte haben sich zwei Pfarrer unterhalten. Also Sachen habe ich heute wieder gehört. Da geht einem ja der Hut hoch. Man, da eine, aber mein lieber Herr Kollege, beim Beichten legt man da nicht einen Hut auf seinen Schoß. Da sagt der Bub zur Mutter, Mama, ich muss morgen mein schönstes Gewand anziehen in die Schule. Ich sag das gleich, weil morgen der Erdbeerschorschi in die Schule kommt. Und da hat's Fräulein gesagt, ich muss mein schönstes Gewand anziehen, wo ich hab. Geh, Bub, was redst du da für einen Schmarrn? Nein, Mama, glaub mir, ich muss mein schönstes Gewand anziehen, weil morgen der Erdbeerschorschi in die Schule kommt. Sag, das ist schon gut, da frag ich noch die Lehrerin. Die Lehrerin angerufen. Sag, Fräulein, ja. Der Bub hat gesagt, der muss sich morgen schön anziehen. Ja, das stimmt schon. Der muss sich morgen schöner anziehen wie sonst. Ja, hat Mutter gesagt, weil der Erdbeerschorsche in die Schule kommt. Wer kommt zu uns? Der Erdbeerschorsche, hat der Bub gesagt. Mei, sagt die Lehrerin, haben Sie einen dummen Buben? Dreimal habe ich es ihm gesagt. Nicht der Erdbeerschorsche, der Erzbischof kommt mal. Da sind drei Männer am Donnerbalken gesessen. Da hat der Mittlere zum Linken gesagt, hast du ein Papier für mich? Da hat er gesagt, nein. Zum Rechten, hast du ein Papier für mich? Nein. Zum Linken, kannst du mir 100 Mark wechseln? Da sagt der Bäuerin zu ihrem Alten, jetzt gib mir einmal 20 Mark. Ich muss jetzt in den Stadt rein und muss mir einmal einen neuen Büstenhalter kaufen. Sagt die Alte, für was brauchst du einen Büstenhalter? Du hast ja nicht einmal was zum Nein tun. Sie gesagt, geh, du Depp, du kaufst dir doch auch eine Unterhosen, wie hast du. Der Arzt hat gesagt, Frau Mayriedl, ich gratuliere Ihnen. Ihr schwerkranker Mann, der wird wieder gesund. Hat gesagt, so ein Pech. Und ich habe seine Anzüge schon verkauft. Eine Frau hat nach vielen Jahren ihre Freundin wieder getroffen. Und sagt, wie geht's dir denn, Resi? Sagt, ja, ich war jetzt dreimal verheiratet. Und du wirst es nicht glauben, ich bin immer noch Jungfrau. Geh, hat's gesagt, wie gibt's denn das? Sagt's ganz ehrlich. Der erste Mal war ein Architekt. Der hat immer nur geplant. Der zweite war ein Arzt. Der hat immer wieder gesagt, der nächste bitte. Die nächste bitte. Der nächste bitte. Die nächste bitte. Und der dritte war ein Maurer. Der hat zu mir immer gesagt, morgen packen wir's. Da hat einer seinen Spezi gefragt. Sag einmal, kannst du mir sagen, was bei einem Baum hinten ist? Hat er gesagt, was bei einem Baum hinten? Nein, das weiß ich nicht. Hat der andere gesagt, das ist doch ganz einfach, wo das Papier liegt. Nach der Jagd ist der Huberbauer ins Wirtshaus rein, voller Freude. Und da ist der Dr. Stümpfli schon drinnen gehockt bei einem Glasl Wein. Dann ist er hinzugekommen und hat gesagt, Herr Doktor, haben Sie schon gehört, was ich heute geschossen hab? Ja, hat er gesagt, der war bei mir schon in Behandlung. Da ist einer zum Rechtsanwalt gegangen und gesagt, ich möchte mich scheiden lassen von meiner Alten. Geh, sagt der Rechtsanwalt, warum? So lange verheiratet. Ich möchte mich scheiden lassen von meiner Alten. Das kann ich nicht mehr haben. Jeden Tag rinnt die abends von Kneipe zu Kneipe. Der Rechtsanwalt gesagt, ja, was macht's denn da? Ja, mich sucht's. Da hat der Tourist recht angegeben, hat er gesagt, von meiner großen Fernostreise habe ich einen echten Schrumpfkopf mit heimgebracht. Hat der andere gesagt, so ein Schmarrn, da passt da ja kein Hut mehr. Vor einer Schule ist für Autofahrer ein Warnungszeichen angebracht worden. Mit der Schrift, überfahren Sie die Schulkinder nicht. Hat ein Bub drunter geschrieben, warten Sie lieber auf die Lehrer. Da hat eine Frau zu ihrem Mann gesagt, ich weiß nicht, du redst aber bloß vom Fußball, nichts höre von dir, als wir heute beim Fußball, red halt einmal was anderes. Hat er gesagt, was soll ich denn reden? Ein Mann hat gesagt, mit mir vielleicht über Sex. Ach so, hat er gesagt, ja, über Sex. Na ja, reden wir halt über Sex. Meinst du, dass der Beckenbauer seine Freundin noch hat? Also, meine lieben Leute, mit einem trockenen Hals kann man nicht lachen. Darum sage ich Prost miteinander. Prost! Und du, Alfons, lang in Zittern rein und spiel einen auf. Der Frau zum Zahnarzt. Dann sagt der Zahnarzt, ja, Sie haben natürlich da hinten ein Loch, da muss ich bohren. Mei, hat's gesagt, Herr Doktor, bohren. Bohren mag ich gar nicht, ja, da kriege ich ja lieber ein Kind. Der Zahnarzt gesagt, da müssen Sie sich jetzt gleich entscheiden, weil dann muss ich den Stuhl anders einstellen. In einer überfüllten Straßenbahn ist ein älterer Herr gesessen und da ist ein junges Fräulein drin gestanden. Die hat natürlich keinen Platz mehr gefunden. Hat er gesagt, Fräulein, sitzen Sie doch ruhig auf meinen Schoß. Nein, nein, hat er gesagt, das mache ich nicht. Mei, hat er gesagt, schauen Sie, ich bin ein alter Mann, da dürfen Sie schon her sitzen. Sitzen Sie her, ging es weiter. Hat sie sich hingesetzt und hat er gesagt, schnell, schnell, stehen Sie auf, bin doch jünger, wie ich gemeint hab. Weilst du gerade Straßenmann sagst, da fällt mir auch noch einer ein. Zwei Klosterschwestern sitzen in der Trambahn drinnen. Einer gegenüber zwei Gammler. Die eine Klosterschwester hat einen Gipsfuß gehabt. Und die unterhalten sich so, sagt, ja, hat sie gesagt, Schwester Mathilde, ich bin in der Badewanne ausgerutscht und hab mir den Fuß gebrochen. Dann sagt der eine Gammler zum anderen, hat er gesagt, du, was ist ein Badewanne? Und der gesagt, das weiß ich auch nicht, ich bin nicht katholisch. Da hat ein Indianermädel hat ihre Eltern gefragt, die Indianerfamilie. Und hat gesagt, Papa, warum heißt denn ein Bruder von mir heißer Sommer und der andere kalter Winter? Der Vater hat gesagt, ja, das ist ganz einfach. Wie wir den einen Bruder gemacht haben, war sehr heiß. Dann hat er den Namen gekriegt, heißer Sommer. Wie wir den anderen Bruder gemacht haben, war sehr kalt. Dann hat er den Namen gekriegt, kalter Winter. Und jetzt, geplatzter Gummi, geh ins Bett und frag nicht so viel. Ein Mann ist von der Leiter runtergefallen und hat seinen Fuß gebrochen. Dann hat er zu seiner Frau gesagt, ach, ich bin ja so glücklich, ich bin ja so glücklich. Hat sie gesagt, wieso glücklich? Hat er gesagt, das erste Mal nach 20 Jahren, dass du wieder gelacht hast. Zwei ältere Damen sind auf einer Bergwiese spazieren gegangen. Vor mir sind von hinten ein paar Stier los worden. Rennen diesen Damen noch. Die zwei Damen rennen, schnaufen. Rennen die Stier hinten noch, halbe schneller. Die Damen rennen, aber vor mir bleibt eine stehen und sagt, jetzt ist mir alles wurscht. Ich kann nicht mehr laufen. Lieber ein Kiwi als wie ein Herzinfarkt. Da ist ein Schwiegersohn zu seinem Schwiegervater gekommen und hat gesagt, ich habe jetzt deine Tochter vor einem halben Jahr geheiratet. Sehr liebes Mädel, habe nichts gegen sie. Aber jetzt ist die erste Zahnrechnung gekommen. 6.000 Mark Gebissrechnung für deine Tochter. Der Schwiegervater gesagt, ja, du brauchst dich nicht aufregen. Bring die Rechnung, die zahle ich. Meine Tochter hat ein Jahr Garantie. Ein Japaner besucht einen Freund in Deutschland, ging es ein bisschen spazieren, kriegt der Deutsche einen Schlag hinten auf seinen Kopf drauf. Boing! Wie er wieder wach wird, sagt er, Kalate, entschuldige, Kalate, Handkantenschlag, Kalate. Der gesagt, ja, ist schon gut. Sind sie ein Stückchen weitergegangen, kriegt der Japaner eine hinten am Kopf drauf. Boing! Wie er wieder wach geworden ist, hat er gesagt, entschuldige, Toyota. Wagenheber. Ich darf jetzt sagen, mit dem Witz hören wir auf. Für heute. Ja, ja, ich weiß schon, ihr seid jetzt erst in richtiger Stimmung. Aber der Alfons spielt uns noch einen drauf. Ist das in Ordnung? Auf geht's. Thank you. liebe Stammtischfreunde, das war also unsere 5. Folge. Wir danken euch, dass alle gekommen seid und dass so richtig zünftig wart. Wir freuen uns auch heute schon, wenn wir uns beim nächsten Stammtisch wiedersehen und bleiben bis bald eure 3 Mosacher, der Hans, der Wacki und der Schorsch.